Allerdings ist die Geschwindigkeit, mit der das gerade geschieht, atemberaubend und bewegt sich außerhalb dieser Norm. Sie ist, das kann nicht oft genug betont werden, mindestens 10 bis 100 Mal höher als in der Zeit, bevor der Mensch die Welt dominierte. Und deshalb ein klarer Hinweis darauf, dass wir die Verursacher dieses Sterbens sind. Wäre die Erdgeschichte ein Tag mit 24 Stunden, dann würde der moderne Mensch erst einige Sekunden auf diesem Planeten leben. Doch schon in dieser kurzen Zeit hat er bereits 3/4 der Erde genutzt und übernutzt, den größten Teil davon in den vergangenen 70 Jahren. Dabei wissen wir noch nicht einmal, wie viele Arten es auf der Welt eigentlich gibt. Als wahrscheinlichste Zahl gelten um die 8 Millionen. Es könnten aber auch 5, 10, 12 oder 15 Millionen sein. Tatsächlich verstreicht praktisch keine Woche, in der nicht eine neue Art entdeckt wird. Allein die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung hat im Jahr 2021 fast 300 Arten neu beschrieben. Dazu gehörte zum Beispiel ein Mini-Frosch, der nur zwischen 27 und 33 mm misst und nun Phrynoglossus mianhessei heißt. Er lebt in Myanmar und wurde längere Zeit übersehen, weil er aufgrund seiner äußerlichen Ähnlichkeit einer anderen weit verbreiteten Art, Phrynoglossus martensii, zugeordnet wurde. Dass es sich um eine neue Art handelte, fiel erst auf, als sich herausstellte, diese Tiere quaken völlig anders. Eine molekulargenetische Analyse bestätigte die Vermutung. Es wurde eine neue Art beschrieben. Solche Funde in der Natur gibt es praktisch permanent, weil ein Großteil aller Arten noch nicht identifiziert ist. Bei der Namensgebung stehen dann übrigens auch immer wieder prominente Pate. So heißt ein Käfer Agra schwarzeneggeri, weil er einen außergewöhnlich entwickelten Bizeps aufweist. Ein paar schleimige Käfer, Slime Mold Beetles, wurden in den USA 2005 nach 3 damals wenig beliebten Politikern Agathidium bushi, Agathidium cheney und Agathidium rumsfeldi, Bush, Cheney und Rumsfeld benannt.